Kundgabe 6163. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.01.1955. Anforderung der Gnade. Fordert immer nur meine Gnade an, und sie wird euch zufließen, unbeschränkt. Denn Gnade ist unverdiente Hilfe, die ich aber jedem gewähre, der sie begehrt. Ihr könnet euch selig preisen, ihr, die ihr im Lichtschein meiner Gnadensonne steht. Ihr, die ihr ihren Schein suchet, denn er wird euch ungemein kräftigen. Er wird euch berühren in wirksamster Weise, weil ich nur will, dass ihr euch öffnet, um nun in Fülle euch beschenken zu können. Was ihr benötigt, um aufwärts zu schreiten, das empfanget ihr, weil ich euch liebe und euch helfen will, wieder zu mir zu gelangen. Dass ihr es euch einstens selbst verscherzt habt, dass ihr meine Liebe abwieset, rechne ich euch nicht an, wenn ihr nur jetzt euch mir zuwendet und meine Gnaden erbittet oder sie dankbar entgegennehmet, so ich sie euch schenke. Nur die Liebe kann Gnaden spenden, unverdiente Gaben, die für euch Hilfe bedeuten. Doch selbst die Liebe muss von euch fordern, dass ihr sie nicht geringschätzet, dass ihr sie verwerten wollet, ansonsten nimmermehr meine Gnaden an euch wirken können, ansonsten sie euch keinen Schritt vorwärts bringen durch eure eigene Schuld. Lasset euch an meiner Gnade genügen, und ihr werdet dereinst ungemessen empfangen dürfen, weil meine Gnade allein euch so gestalten kann, dass ihr Unvorstellbares empfangen dürfet dereinst in der Ewigkeit. Wer aber meine Gnaden zurückweiset, der bleibt schwach und unwürdig, mehr zu empfangen, wenngleich er sich auf Erden stark und erhaben fühlt. Denn seine Seele ist kraft- und lichtlos und kann sich aus eigener Kraft also nicht umgestalten. Sie bedarf dazu meiner Hilfe, die ihr also in Form von Gnaden aller Art zugewandt wird. Und ich trage wahrlich ihrer Schwäche Rechnung. Ich verurteile sie nicht, sondern bin stets zur Hilfe bereit. Ich lasse euch nicht aus den Augen. Ich überlasse euch nicht euch selbst, sondern verfolge alle eure Gedanken, Worte und Handlungen, um euch immer die Gnade zuzuwenden, wenn ihr sie dringend bedürfet. Und es könnte euch leicht sein, zur Höhe zu gelangen, wenn ihr nur alle meine Gnadengaben recht nutztet, wenn ihr ständig bittend und dankend den anerkennet, der euch liebt und euch für sich gewinnen will. Amen.